herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 31, 2014. Und ja, was könnte es anders sein diese Woche als das, was ich nicht erwartet hat. Ganz einfach. Titel, die einen schlafen, die anderen nicht, ja, oder manche gehen auch schlafen, ja, was ist damit gemeint, das werdet ihr vielleicht so noch erkennen im Laufe der Folge oder vielleicht auch nicht, ja, ihr wisst ja, meine Titel sind ja immer sehr skurril von der Rios Wochensicht, ja, und das auch aus gutem Grund, denn sie sollten möglichst doppeldeutig sein, ja, oder mehrdeutig sogar. Aber hier beim ersten Thema ist es, glaube ich, gar nicht so schwer, da einen Bezug zu finden, nämlich das Studio Ghibli. Das lässt man wohl so langsam einschlafen. Ja, es gab zuerst ein Bericht, oder mehrere Berichte in verschiedenen Medien, dass das Studio Ghibli also die Pforten komplett schließt und quasi dicht macht alles. Ja, und das hat sich dann, es wurde dann noch schnell relativiert, ja, nachdem im Internet also sehr viele Trauerbekundigungen losgelassen wurden und die Leute dann doch sehr, sehr getroffen waren dadurch. Aber das Studio Ghibli hat dann, oder zumindest was davon noch übrig ist, hat dann gesagt, dass es also kein jetzt komplettes Dichtmachen des Unternehmens ist, sondern dass es so eher Richtung House Cleaning ja und Restrukturierung geht, als jetzt das komplett zu schließen. Das hört sich aber genauso an, Studio Ghibli ist tot, ja, es lebe der Nachfolger, der dann Kohle macht. Also Studio Ghibli, wer es noch nicht weiß, ja, das ist das Studio, das hinter Hayao Miyazaki stand, ja, und die haben so tolle Filme gemacht wie Totoro oder Kiki's Delivery Service, ja, gibt da sicherlich noch viele andere, da hatte jeder seine eigenen Lieblingsdinger. Und ja, es hatte einen Anspruch, auch einen künstlerischen Anspruch, dieses Anime-Studio. Ja, das muss man durchaus sagen. Aber letztendlich war genau das Problem, ja, nachdem eben Miyazaki hier sich so zurückgezogen hat langsam, ja, hatte das 1985 gegründete Studio Ghibli dann eben Schwierigkeiten an soll ich sagen, an Erfolge anzuknüpfen. Das Problem ist nämlich, dass natürlich die Werke von Studio Ghibli, von Miyazaki, also einfach nicht diskutabel waren. Das sind Meisterwerke, ganz klar. Nur, wie so oft, mit Meisterwerken verdient man eben nicht so viel Geld. Ja? Kunst und Geld verdienen, so leid mir es tut, ist normalerweise ein Widerspruch. Und während jede Staffel Pokémon, und das meine ich wirklich so, ja, jede Staffel Pokémon mehr Geld einbringt als der erfolgreichste Film von Studio Ghibli, muss man natürlich schon fragen, was ist da los? Ja? Ist es so traurig? Ist es normal? Es ist eigentlich normal, so ist es. Die Kunstwerke, ja, die kann man auch nicht mit der Absicht machen, Geld zu verdienen. Sonst wird daraus eben kein Kunstwerk, sondern eben eine Massenproduktion, eine Serie oder ein Film, der für die Massen, rein für die Massen gemacht ist, an den Verkauf orientiert. Dann kann man eben keine unliebsamen Themen zum Beispiel in den Mittelpunkt stellen. Da muss auf den Zeitgeist eingegangen werden. Ja, wenn eben die meisten Leute Magical Girls wollen, ja, mit knappen Miniröcken im Anime, dann ist das natürlich das, mit dem man Geld verdienen kann, ja. Und dann kann man eben nicht so viel Leute dazu bringen, also die Masse an Menschen dazu bringen, etwas zu schauen, wenn zum Beispiel gesellschaftliche Probleme besprochen werden, die eben, ja, nicht gerade im Gesprächsthema sind, ja. Und allein schon das ist ja der Grund, ein Termindruck, ja, das ist momentan in, das können wir momentan verarbeiten, bis der Film fertig ist, ist das schon, das Thema schon weg vom Tisch. Niemand will mehr was von da hören. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber das sieht man natürlich nicht nur beim Anime-Bereich, sondern das sieht man auch überall, in jedem, vor allem im Filmbereich, ja, dort eben auch im Hollywood. Metier, weil zum Beispiel, wenn ich da sehe, was da für Müllserien eben erfolgreich sind, der ganze CSI-Track, muss ich ganz ehrlich schon sagen, das ist Fließbandmüll, ja. Es ist einfach Schrott, meiner Meinung nach. Aber viele Menschen schauen das an und das ist das, was Geld verdient, was günstig und billig produziert werden kann, schnell produziert werden kann, wenn da ein aktuelles Thema drauf ist, dann dauert es nicht lang, bis in den USA die ersten Folgen in diesen von diesen Themen ja auftritt, ja, oder eben erscheint. Ja, bei uns dauert es ein bisschen länger, weil das ja immer alles erst synchronisiert werden muss und so weiter und so weiter. Aber da kann man dann eben besser reagieren. Während man das eben bei großen Produktionen, die eben vielleicht große Themen ansprechen, aber eben nicht so verarbeiten können, wie ja man sich das vielleicht so vorstellt, ja, oder wie das vielleicht nötig wäre, um eben damit Geld zu verdienen. Das sieht man auch immer wieder, auch in Hollywood. Die besten Serien, sage ich immer, sind die, die nach kurzer Zeit eingestellt werden, weil sie nicht rentabel sind. Das sind meistens die Serien, die Filme, die ich als Meisterwerke bezeichne, während die anderen dann eben, ja, Schrotze. Aber klar, es gibt natürlich verschiedene Geschmäcker, aber das ist natürlich das Problem, dass man mit dem Massengeschmack eben oftmals kein Kunstwerk erstellen kann. Gut, schade für die Leute, die große Fans von dem Studio sind. Wahrscheinlich werden es 80% der Anime-Zuschauer nicht so arg vermissen. Ja? Und vielleicht hätte man rechtzeitig einen Weg gehen sollen wie Gainax. Die haben es geschafft, dass sie auf der einen Seite eine Schiene fahren, wo sie sagen, okay, wir haben anspruchsvolle Animes, ja, Filme, und auf der anderen Seite haben wir auch seichte Unterhaltung, ja, die die Massen eben auch begeistern kann. Und das ist eine große Stärke zum Beispiel von Gainax, dass die da eben ihre Kommerzserien haben, ja, wo wirklich, wo man sieht, das ist Gainax, das sind die Macher von Neon Genesis Evangelion, unfassbar. Ja, aber so ist es. Und sie haben natürlich dann auch ihre Kunstserien, die sie aber auch dann letztendlich noch bis zum geht nicht mehr, ausschlachten. Ich sag nur, beim Neon Genesis Evangelion zum Beispiel, allein schon die Versionsflut der Kinofilme sagt eigentlich schon alles aus. Ja. Nun denn, gut, also Studio Ghibli ist faktisch weg vom Fenster. Was die danach noch machen werden, keine Ahnung. Vielleicht werden sie den Namen Ghibli eben noch benutzen für andere Geschichten, um eben wieder Fuß zu fassen. Aber Studio Ghibli wird dann nicht mehr das sein, was es eben jetzt momentan darstellt. Okay, ziemlich lange gesprochen jetzt bei Studio Ghibli. Ha! Dabei gibt es auch noch viele andere wichtige Sachen. Zum Beispiel wurde jetzt richterlich bestätigt, dass US-Unternehmen nicht mehr vertrauenswürdig sind. Genau, wie ist das passiert? Und zwar war Microsoft ja in einer Verhandlung und wegen Herausgabe von Daten eines Nicht-US-Servers. Kurzum, die US-Regierung wollte Zugriff haben auf E-Mails von einem Server, der in Irland steht. Und nach dem letzten Richterspruch muss Microsoft diese Daten rausrücken. Also es geht wohlgemerkt hier nicht um irgendwelche ja, Zugriffe von der NSA. Die sind sowieso legal in den USA und da kann auch kein Gericht dagegen entscheiden, so einfach. Ja, das wird geheim von einem FISA-Gericht gemacht. Ja, also ja, Geheimgerichte, von denen niemand was hören wird jemals. Aber es geht hier um offizielle Anfragen von normalen Strafverfolgungsbehörden beziehungsweise von eben hier in dem Fall war das, glaube ich, das FBI, das angefragt hatte, also quasi Polizei. Und Da war eben das Problem, was zählt denn jetzt? Zählt jetzt US-Recht, weil das eine US-Firma ist, oder zählt da das irische Recht, weil der Server in Irland lag? Ja, und tatsächlich hat diese Richterin entschieden, dass Microsoft die Daten rausgeben muss und dass diese Zugriffe legal sind. Die USA behält sich vor, aus jedem Land Daten abzuziehen, wenn es eine US-Firma ist, zum Schutz der USA. Ja, so geht das ganz einfach. Und das ist nämlich jetzt ein ganz großes Problem. Wohlgemerkt, dieser Artikel ist von einem US-Nachrichtennetzwerk. Und die sagen hier ganz klar, dass dieses Urteil einen großen Schaden anrichtet für die US-Internetwirtschaft, denn im Prinzip ist damit jegliche Art von Vertrauen und Sicherheit in US-amerikanische Firmen dahin. Also im Prinzip, man darf keine Dienste von US-Firmen mehr nutzen, wenn man keinen Zugriff auf die Daten gewähren möchte. Ja. Und zwar auf Gesetzesgrundlage der USA und nicht des eigenen Landes, zum Beispiel, von dem man aus die Daten hochlädt. Das kann zu kritischen Sachen führen. Unter anderem sind zum Beispiel auch E-Mails, ja, in den USA auch ganz anders geschützt. Selbst in den USA, wenn es quasi um US-Bürger geht, dann sind die Daten nach, ich glaube, wie viel waren es, 14 Tage oder waren es 30 Tage, bin mir nicht mehr ganz sicher, gelten die als schutzbedürftig, wo also Polizei und so weiter eben Anträge stellen müssen vor Gericht. Und nach dieser Zeit sind diese Daten nicht mehr geschützt. Auch das wurde schon höchstrichterlich entschieden. Danach hat quasi jeder Zugriff, jede Stelle, jede Regierungsstelle Zugriff auf die Daten uneingeschränkt, ohne weitere Gerichtsverhandlungen, ohne Anfragen. Ja. Unfassbar bei uns, in den USA geltendes Recht. Und deswegen ist es ein großes Problem. Eigentlich dürften hier unter dieser Voraussetzung deutsche Firmen auf gar keinen Fall mehr Dienste oder Firmen in den USA nutzen, selbst wenn diese Server in Europa betreiben. Ja. So sieht es aus. Auch Russland kümmert sich da drum. Und es ist natürlich eine Sache mit den Programmen und Plattformen, die eben auch aus den USA kommen, hinsichtlich der Spionageaffäre. Was ist denn dann jetzt noch überhaupt okay? Ja, und also was kann man überhaupt noch einsetzen? Theoretisch können da die Anbieter dazu verpflichtet werden, Hintertürchen oder Zugang zu den Daten eben den Geheimdienst der USA zu ermöglichen. Und die russische Regierung möchte jetzt Apple und SAP Source Code einsehen, denn sie halten es hinsichtlich der NSA-Spionage für gefährlich, diese Produkte einzusetzen, ohne dass man diesen Quellcode eingesehen hat. Nun kann ich das Vorgehen hier absolut verstehen. Eigentlich sollte das jedes Land so machen, ja, denn eins muss klar sein: Die USA schützt die USA und die anderen Länder sind nur Statisten, die notwendigerweise auch geopfert werden können. Und das Problem ist, dass eben das mit diesem Source Code von nicht Open Source Produkten nichts bringt. Warum? Ganz einfach, man kann ja diesen Code gar nicht wirklich kompilieren, um daraus dann ein funktionierendes System zu erstellen. Mal abgesehen davon, dass man es gar nicht darf. Ja. Und das wiederum heißt, man kriegt zwar einen Source Code, aber ob das tatsächlich dieser Source Code ist, der dann wirklich kompiliert, bereits kompiliert als Binärversion dann ausgeliefert wird in den Produkten von Apple oder SAP. Das ist wieder was ganz anderes. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch sinnlos. Die einzige richtige Antwort wäre, nur noch Open-Source-Produkte einzusetzen in kritischen Sachen, in Regierungsstellen und so weiter und keinesfalls mehr Closed-Source-Produkte, denn wenn ein Open-Source-Produkt vorliegt, dann kann man das auch, und das sollte man auch tun, zumindest wenn man ja Regierungsdaten schützen muss, ja, sollte man die die Systeme mit dem geprüften Quellcode kompilieren und dann eben nutzen. Ja. Weil, wie gesagt, also jetzt bringt zum Beispiel Apple, gibt hier irgendeine Version vielleicht, ja, von iOS an die russische Regierung weiter, die prüfen das, ja, da ist nichts drin, und was aber kompiliert auf den iPhones drauf ist, ja, mal davon abgesehen, dass die Version, wenn die geprüft wurde und gesichtet wurde in Russland, ist da gibt's da schon wieder eine neue Version, die ausgeliefert wurde. Ja? Also ist nicht mehr aktuell. Davon auch abgesehen ist es eben so, dass man gar nicht weiß, ob diese Version, ob dieser Quellcode tatsächlich der ist, der dann kompiliert wurde und in den Geräten eingespielt wurde. Also guter Ansatz, richtiger Ansatz, aber sinnlos umzusetzen geht nicht. Und ich denke, das wird allerdings auch darauf hinauslaufen, dass dann eben bestimmte Produkte, wie vielleicht zum Beispiel das Apple iPhone in Russland, dann eben verboten werden, weil man da keine Sicherheit mehr hat. Ja. Übrigens bin ich dafür, dass auch das bei uns insofern gemacht wird, dass wir eben in regierungskritischen Sachen, in Firmensachen, wo eine Verantwortung besteht, ja, die vielleicht das öffentliche Interesse ist, dass auch hier keine Software mehr eingesetzt werden darf, das muss verboten werden, die eben nicht offen ist. Ja. Andererseits, ganz klar, für Privatpersonen, die müssen da und können da und sollen da natürlich immer selbst entscheiden, ob sie sich so einen Müll holen, ja, den der möglicherweise sie komplett ausspielen wird oder nicht. Das muss dann der Einzelne selbst entscheiden. Nur bei Regierungssachen, da muss natürlich hier Sicherheit gewährleistet sein. Gut, Tech-Phobien. Ja, weil wir jetzt gerade davon reden, da könnte man tatsächlich schnell so eine Tech-Phobie entwickeln, ja, und dann eben hier vielleicht einer von diesen 5 Tech-Phobien, die Mashable hier aufgezählt hat, sehr gut entwickeln, ja, denn in der Tat sind manchmal solche Sachen tatsächlich zu hinterfragen, ja, und je mehr Skandale und Ungerechtigkeiten hier hervortreten, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass der ein oder andere sich bestätigt fühlt, wenn er zum Beispiel eine Technophobie hat, ja, eine Technophobie, ja, das ist nicht etwa die Abneigung gegen Technomusik, ja, das gibt's nicht, das ist die einzige Musik, die ich akzeptiere, ja. J-Pop gibt's auch noch. Aber mit Technophobie ist einfach, dass man Angst hat, über die Auswirkungen der Technik, ja, dass man zum Beispiel Angst davor hat, dass Computer oder Roboter die Welt übernehmen könnten, ja, oder dass eben alles, was an Technik vorhanden ist, dass es eben schlecht ist, und man hat Angst davor, ja, das ist das ist tatsächlich verbreitet, das weiß man, aber es gibt auch noch feine Abstufungen. Zum Beispiel, es gibt eine Nomophobie, ja, das ist so ein Kunstwort, No-Mobile-Phobie, ja, also Nomophobia, das kam bei einer Studie von dem von der britischen Post, ja, da raus, und zwar die Angst, dass man ohne Telefon ist. Also ohne Handy. Also genau das Gegenteil eigentlich. Hier ist das ja, ist ja ein technisches Gerät. Ja. Aber auch so rum geht's natürlich. Ja. Diese Phobie, die erzeugt eben Panik oder Gefühle von Angst, ja, wenn man kein Handy, kein Gerät, kein Telefon vor einem hat oder eben bei sich hat. Oder wenn es zum Beispiel, wenn man da Angst hat, dass es bald kein Akku mehr hat. Ja, also ich muss sagen, das ist etwas, was sich auch in den letzten Jahren ziemlich stark verbreitet hat. Wohl auch aus dem Grund raus, dass viele auch ihr Gerät als Notfallgerät benutzen und das natürlich dann auch eine tatsächliche Gefahr darstellt, wenn man sich zum Beispiel drauf verlässt und dann ist es auf einmal nicht verfügbar, das Gerät, oder man hat kein Netz. Und ich sag mal so, es ist heute sehr, sehr wenig, sehr, sehr selten vorstellbar, dass zum Beispiel jemand eine mehrere Tagestour macht, ja, durch Wald, Wiesen, Feld, ohne dass er ein Handy dabei hat, wo er im Notfall Hilfe rufen kann. Ja. Und daraus kann sich dann natürlich auch eine Phobie entwickeln, bei der man Angst hat, wenn man kein Handy dabei hat. Ja. Auch das gibt's, ja. Es gibt aber auch zum Beispiel noch die Cyberphobie, die Angst vor Computern. Ja, tatsächlich. Also wenn sobald ein Computer in der Nähe ist, dann können manche Leute starke Ängste entwickeln. Ist nicht zu verwechseln mit der Technophobie, weil sich das da hier nur auf Computer bezieht. Ja. Und da werden die sehr schnell paranoid und kriegen die Krise. Auch das kann natürlich jetzt befeuert werden dadurch, ja. Weil diese Datenskandale, die NSA-Spionageskandale, jetzt neu auch Bat-USB-Skandal, ja, warum habe ich heute nichts in der Sendung drin? Klar, muss ich natürlich erst noch genau hinterfragen und nachforschen, wie das genau abläuft, ja. Leider findet man in der Mainstream-Presse heutzutage nicht viel darüber. Im Moment sieht es eher aus, als ob das mal wieder ein Riesenhype ist und in der Praxis so kaum eine Gefahr darstellt. Aber wie gesagt, da muss ich erst noch mal genau nachgucken und deswegen ist da heute als Thema nichts drin. Aber dennoch, das kann natürlich dazu führen, ja, diese ganzen Sachen, dass man sagt, okay, wenn hier ein Computer ist, ja, dann ist es schon zu spät, ja. Genauso wie immer wieder diese Panikberichte, wo man hört, ja, das Telefon kann auch geortet werden, wenn es abgeschaltet ist, ja. Man muss wirklich aufpassen, dass man hier nicht übers Ziel hinausschießt, ja, und wirklich Wahnsinn mit Realität vermischt, ja, denn es gibt eben doch noch Grenzen. Ja, Telefonphobie gibt's allerdings auch. Ja, und zwar während der eine Nomophobie hat, also die Angst, dass er kein Telefon hat, hat der andere eine Phobie, dass ein Telefon vorhanden ist. Ja, das gibt's tatsächlich schon längere Zeit übrigens, ja, weil das auch für Festnetztelefone zählt. Schon allein das Klingeln eines Telefons kann dabei Hyperventilation auslösen oder Panikattacken, ja. Und das kann eben auch verschiedene Gründe haben. Auf jeden Fall Angst davor, hier jetzt zu telefonieren. Ne? Und was vielleicht auch noch interessant ist, das hättet ihr wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht gedacht, aber weil es auch ziemlich neu ist, ne? Eine Selfie-Phobie. Und das ist nicht etwa die Angst, dass sein eigener Newsfeed überschwemmt wird von Selfies von anderen. Nö, im Gegenteil, die sind ja sehr beliebt, die Selfies bei den Leuten, ja. Sondern, dass man Angst hat, von sich selbst ein Bild zu machen, von nahem, ja. Und das ist dann tatsächlich eine Selfie-Phobie. Ich würde es eigentlich mit dem Problem in einen Hut werfen, wenn man immer Angst hat davor, dass man auf Bildern zu schlecht aussieht oder dass wenn man das Bild dann sieht, dass man sagt, das bin ich nicht. Ja, das gibt's öfters, ja, dass man das einfach nicht mehr sagen kann, nee, das bin ich nicht. Das kann nicht sein, das bin ich nicht. Ja, selbst wenn man wirklich hübsch ist und so, das hat damit offenbar nichts zu tun. Ja, hier ist zum Beispiel ein schönes Beispiel gleich in dem Artikel, in dem verlinkten drin. Ja. Und wo dann wirklich jemand versucht, tatsächlich absichtlich Selfies zu machen, um eben diese Angst vor dem Selfie da zu entgehen. Und ich weiß nicht, wenn ich mir das Mädel angucke, dann bräuchte das eigentlich am wenigsten Angst zu haben vor so einem Selfie. Aber diese Ängste, diese Phobien sind ja meistens auch daraus entstanden, nicht weil sie jetzt wirklich ein Fundament haben, sondern weil sie eben oder auch, obwohl sie unbegründet sind, können diese entstehen. Ja. Das ist ja immer die Schwierigkeit. Meistens ist es ja so. Die Panikattacken sind meistens unbegründet. Und das kann sich sogar noch sehr stark auswirken, sogar zum Beispiel die Angst vor der Angst, ja, kann man auch schon erkennen. Tja, gut. Also Technophobien sind offenbar im Kommen. Wer kann's da verdenken? Bei Google hat man sicherlich, oder wenn man bei Google arbeitet, hat man sicherlich keine Technophobie. Technophobie, wenn das der Fall wäre, ich glaube, dann wäre man im falschen Unternehmen. Ja. Denn die Leute dort müssen natürlich sich immer und immer wieder den Kopf zerbrechen. Wie kann man was neu machen? Kann man das anders machen? Wie kann man es noch effektiver machen? Tja, also wer zum Beispiel eine Technophobie hat, der wird wahrscheinlich nicht erpicht darauf sein, die Technologie weiterhin so zu verbessern, ja, dass sie vielleicht doch noch eines Tages die Welt übernehmen kann. Oh mein Gott, Skynet! Nein. Aber auf jeden Fall, Google arbeitet jetzt zum Beispiel gerade wieder an einem, wie ich finde, relativ großes Projekt. Ja, es ist zwar immer so ein bisschen im Hintergrund, weil es für die normalen Leute ja nicht so interessant ist. Und zwar sind es Fonts. Ja. Und interessant ist vielleicht für Veganer auch, ja, dass der Name eines neuen Fonts ja, eigentlich aus einem anderen Wort entstanden ist. Ursprünglich könnte man sagen, ja, wurde das Wort Tofu benutzt, ja, wie eben diese ja, Profis so kleine leere Rechtecke bezeichnen, ja, das erscheint eben, wenn etwas nicht verfügbar ist, ja. Und da kam er dann einfach mal über dieses Problem, ja, kam man da zu dem Namen Noto, also No Tofu. Ja. Von daher kommt das No Tofu, also keine weiteren nicht darstellbaren Zeichen auf dem Bildschirm. Ja. Und das Ziel daran ist, dass alle Sprachen mit einem einzigen Font abgedeckt werden können. Und das sind so Sachen, wo man sich eigentlich vorher kaum Gedanken drum gemacht hat. In der Tat ist es so, dass es jetzt so gar nicht möglich ist, ja, weil so ein Font noch nicht existiert. Es sind also immer wieder verschiedene Fonts für verschiedene Sprachen. Aber dieser Noto-Font, der soll eben jetzt alle Sprachen dann abdecken. Im Moment sind es etwa 100 verschiedene Schriften mit etwa 100.000 Charakteren, also Buchstaben oder Zeichen. Das sind also 600 geschriebene Sprachen und das soll sich dann eben noch weiter ausbauen. Alle Sprachen sollen eben davon abgedeckt werden. Und das wäre ja schon mal nicht schlecht. Ja, so ein universeller Font. Cool. Also Google arbeitet dran und da wird niemals so lange dauern, denke ich, bis der rauskommt. Noto-Fonts sind schon natürlich zu bekommen, klar. Die meiner Meinung nach sehen die auch schön aus, sind also guter Start, leicht zu lesen. Aber naja, bei vielen Designern wird es wohl dann letztendlich an der Akzeptanz hängen, ob sich Noto durchsetzt oder nicht. Aber nun ja, schade wäre es, wenn es wegen sowas Probleme gäbe, denn dass man hier damit alle Sprachen abdecken kann, das ist schon eine schöne Geschichte. Ja, bei Mozilla, da hat man wohl auch gepennt, geschlafen. Mozilla hat jetzt eingeräumt, dass eine Datenpanne auf der Entwicklerplattform sich aufgetan hat. Und es wurden jede Menge E-Mail-Adressen, ja, insgesamt 76.000 soll ich sagen? Ja, geklaut kann man jetzt sagen, ja, geleakt, entwendet, nee, genau nicht, ja, in Erfahrung gebracht worden, ja. Und auch etwa 4.000 verschlüsselte Passwörter wurden da entwendet. Ob die Versicherung, ob die Verschlüsselung dann auch sicher ist, ja, wird sich dann jetzt wohl auch zeigen. Ja. Aber natürlich müssen sofort alle Betroffenen ihre Passwörter ändern. Wie gesagt, es ist davon wohl nur die Entwicklerplattform betroffen, also nicht für die normalen Nutzer, zum Beispiel die Passwörter, die eben gespeichert werden in der Firefox Cloud. Aber dementsprechend sollte man sich da schon über nochmal überlegen, inwiefern man überhaupt da was machen soll, was ablegen soll. Im Moment geht alles nach, ja, Cloud ist tot, wieder zurück zu lokalen Speichern, ja. Und das ist halt eben wieder ein erneuter Rückschlag für Mozilla übrigens, die sich in letzter Zeit nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, immer wieder in die Kritik geraten sind. EA, die wollen bald ein Abo-Modell anbieten. Noch diesen Sommer sollen dann Spiele wie zum Beispiel FIFA 14, Battlefield 4, NFL 25, PEGL 2000, nein, 2 Spiele sollen abrufbar sein, ja. Und zwar über ein monatliches Abo, ja. Ein Jahresabo gibt's auch, soll 29,90 kosten, dann kann man eben auf diese Spiele zugreifen. Wenn und also es soll auch in Europa kommen, wenn das dann startet, wird es wohl nur für die Xbox One starten, denn Sony lehnt das ab. Und sagt, das würde keinen Nutzen bringen für die eigenen Kunden, also für die Spieler, die eine PS4 haben oder eine PS3. Meiner Meinung nach steht dahinter natürlich, dass sowas Ähnliches ja Sony selbst anbietet, das PlayStation Plus. Und man will hier wohl offenbar EA dazu bringen, die Spiele wohl eher über dieses Modell abzurechnen, als über eine eigene Plattform, ja, bei der man einen Pauschaldienst hat. Ist ja erstmal verständlich, aber dennoch könnte das natürlich ein Problem werden, weil ich denke, dass da sehr, sehr, sehr viele, vor allem in den USA, dann die Sony PS4 kategorisch ausschließen werden. Ja, wenn hier so ein Dienst von Electronic Arts für die Xbox One gibt, aber nicht für die PS4. Also holla, die Waldfee, da würde ich mal sagen, da hat Sony aber gewaltig daneben gegriffen. Da hätten sie sich das eigentlich denken können. Und mal sehen, vielleicht kommt sie dann deswegen doch noch auf die PS4. Mal gucken. Ja, vor 30 Jahren, genauer am 3. August, ja, 1984, ja, erreichte die erste offizielle E-Mail Deutschland. Ja, und zwar wurde die Nachricht geschickt von Laura Breeden an Michael Rother oder Michael Rothert. Ja, und der hat als Techniker im Rechenzentrum der Universität Karlsruhe gearbeitet, als er diese Mail bekommen hat. Zum Glück. Ja, und dann sieht man es mal wieder, hat er sie ausgedruckt? Ja, die Internetausdrucker, ja, damals war das aber durchaus noch hin und wieder mal üblich. Und es war gut so, dass er sie ausgedruckt hat, diese erste E-Mail, denn nur deswegen ist sie bis heute erhalten. Ja, die Festplatte des Gateways damals, ja, eine Fujitsu Super Eagle mit sage und schreibe 400 MB, das war damals sehr, sehr viel, Leute, sehr, sehr viel, ja. Die gibt es zwar noch, aber die ist nicht mehr lesbar. Also, da sieht man das Problem, ja, was man hat, wenn man über längere Zeit Daten zugänglich machen will. Da muss man sie immer und immer wieder umkopieren auf neue Medien oder sie gehen verloren. Ja, und er hat sie ausgedruckt, deswegen gibt sie. Ja, und das waren noch Adressen. Ja, Tu-Rot hat Prozent Germany at csnet-relay.csnet. Punkt CSNet, Leute, das war die Domain. Wahnsinn, oder? Ja, irren. Also, ich finde es schon ganz, ganz toll, dass das hier gemacht wurde. Da hat jemand mitgedacht an die Nachwelt vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht hat das auch einfach so gemacht. Auf jeden Fall vor 30 Jahren. Dementsprechend, ihr wisst ja, ich bin ja großer Verfechter von der E-Mail. Ja, das ist immer noch eine der wichtigsten Kommunikationsformen meiner Meinung nach, elektronischen Kommunikationsformen meiner Na Meinung nach, denn die E-Mail kann alles, man kann alles mit der E-Mail machen, mit dem entsprechenden Programm chatten, wichtige Nachrichten, Dokumente und so weiter verschicken. Alles kein Problem, verschlüsselt, unverschlüsselt, sicher, unsicher, ja, schnell oder eben auch getimed, ja, also zur entsprechenden Zeit geplant. Alles ist möglich. Das Ding ist gut. E-Mail ist super. Und deswegen ist es auch hier für mich auch eine interessante Sache gewesen, ja, dass eben hier jetzt am 3. August die E-Mail im Prinzip, naja, kann man nicht sagen, aber dass die E-Mail in Deutschland 30 geworden ist. Cool, ne? Wer noch genaueres drüber lesen will, der kann das tun. Ich habe den Artikel verlinkt, war ein Artikel bei Heise. Natürlich, ja, wie alle Themen hier sind die verlinkt. Ja, und zu guter Letzt, ja, naja, zu guter Vorletztens. Schlafend in Japan Teil Nummer 16. Jawohl. Ich habe da auch schon mal was darüber gesagt. Ja, von Zeit zu Zeit gucke ich da alles mal rein. Und mittlerweile gibt es 16 Folgen der beliebten Kirai-Netz-Serie, ja, Schlafende in Japan. Ja, keine Angst, die Artikel sind in Englisch, aber man muss sich sowieso nur die Bilder angucken, die sind sowas von krass. Also in Japan schlafen Leute überall. Ja, sogar im Anzug auf dem Boden, wenn es sein muss. Auf dem glatten Marmorboden. Öffentlich. Einfach so. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Leute manchmal so erschöpft, dass sie einfach nur noch schlafen können. Ja? Oder man hat hier weniger Angst. Ja? Muss man auch nicht so viel Angst haben in Japan. Ja? Also zum Beispiel hier das eine Bild von einem Mädel, das einfach so schläft. Einfach so. Ja, im hübschen Mini. Das wäre bei uns wohl ja nicht ganz so gut. In den USA fast ja, müsste es nicht überdramatisieren, aber fast Harakiri. Ja. Aber in Japan kann man es doch mal machen. Fotos werden allerdings gemacht. Ja, das kann man sicher sein davon. Naja, auf jeden Fall. Wer auch noch von an die ander an den anderen Teilen interessiert ist, das lässt sich wirklich, da lässt sich wirklich der ein oder andere Schmunzler nicht verkneifen. Sehr schön. Schlafend in Japan, Teil 16, ich hab's verlinkt. Ja, und dann auch noch so etwas, wo ich eigentlich gar nicht viel drüber reden muss, ja, sondern einfach nur darauf hinweisen, dass auch das mal wieder verlinkt ist, eine neue South Park Folge, Anspielung zumindest, ein Ausschnitt, ja, und zwar von dem ganzen Thema Japan, Anime und so weiter, ja. Der Ninja Codex ist natürlich auch da mit der in der genialen Folge, ja, wie war das, Spiel und Spaß mit Waffen oder sowas heißt es, glaube ich, die Folge. Ja. Sehr schön und tja, so überall ist es so ein bisschen, so ein Fünkchen Wahrheit immer dran mit drin, ja, ist klar. Aber das nicht so ernst. Auf jeden Fall was zum Lachen. Gut, Leute, das war's für heute von der Rios Wochensicht. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, Kritik, nur her damit. Ihr könnt die Rios Wochensicht erreichen unter Wochensicht auf Google Plus. Einfach Rios Wochensicht oben eingeben und schon zack. Oder ihr schreibt mir per Tweet eine Nachricht, allerdings nur offiziell, keine Direct Messages werden dann nicht gelesen. @Rio oder eine Mail. sowohl verschlüsselt mit GBG-Key, den ihr auf der Seite findet, komme ich gleich dazu, oder einfach so, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com, und den Schlüssel und die ganzen Links zu den Themen, ja, inklusive dem, den schlafenden Japanern, dem Ninja-Kodex bei South Park, ja, und allem anderen, findet ihr dann unter wochensicht.thenetcast.com, wochensicht.thenetcast.com, und dabei immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com mit S, dann landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. Tschüss!